Radio T. Guten Abend, schönen Abend. Ich grüße den Rest dieser affenartigen Rasse. Das ist Kaffeeklatsch. Ja, Hallöchen, Hallöchen. Heute ist zu Gast die Langeweile. Außerdem natürlich der Quiser Taderach. Hallo, Quisi. Hallo. und wir haben uns gedacht, diesmal schmeißen wir völlig das Konzept über den Haufen, weil uns fehlt nämlich der dritte Gast. Und machen mal was irgendwie völlig anderes. Also eigentlich habe ich mir ja überlegt, so eine Art, ich stelle dir was vor und du musst kontern. Ja. Und da wir im Radio sind, da können wir auch so tun, als hätte ich das mitgemacht. Ja. Ja, das finde ich, deshalb bist du ja auch hier. Das finde ich immer nett. Da habe ich auch von deinen Ideen was und so. Genau. Immer eigentlich. Also, zurück zur Idee. Und zwar gibt es Kategorien, ach was, die ich dir vorstelle. Dann sozusagen was zeige, was diese Kategorie für mich erfüllt. Und du hast dann das Lied über Zeit, zu kontern. Oh mein Gott, ja überhaupt nicht betrügen. Nein, natürlich nicht. Es ist natürlich auch wie immer live. Wie immer live. Heute am, fällt mir gerade nicht ein. Aber ja, fangen wir doch mal an. Was hast du denn so als erstes? Was ist überhaupt die Kategorie? Die erste Kategorie ist schönster Titel. Schönster Titel? Aber nicht Titel, also kein Track, sondern die Benennung des Tracks, also des Liedes. Das ist total verrückt. Das ist aber, ja, oh Gott, schönster Titel. Ja, dann hauen Sie rein. Ich muss ja suchen, fällt mir ein. Oh. iTunes, lass mich nicht im Stich. Schönster Titel. Schönster Titel. Was ist eigentlich, wenn ich nichts schaffe? Also wenn ich das dann habe ich gewonnen. Schaffe. Auf immer und ewig. Und alle da draußen wissen es. Das kann ich nicht zulassen. Moment. Wer hier gewonnen hat. Quisi, du sollst doch nicht so... Alle, die es noch nicht gehört haben, das ist irgendwie die Band Ween, also W-E-N, keine Ahnung. I'm waving my dick in the wind. Nun gut, nächste Kategorie. warte. Haben wir jetzt was? Na, ich kann ja zumindest irgendwas Blödes, irgendwie irgendwas spielen. Ja. Na, ich spiel mal irgendwas. Wie heißt denn dieses schöne Lied? Das ist von den goldenen Zitronen. Die chinesische Schubkarre. Die chinesische Schubkarre. Ja, kennst du also? Schup, schup. Kenn ich das Lied? Nein. Nö. Ach so. Na, klang so. Gut, nächste Kategorie. Ja. Die nächste Kategorie ist schlimmster Ohrwurm. Schlimmster Ohrwurm. Okay. Schlimmster Ohrwurm. Mein schlimmster Ohrwurm ist Roland Kaiser, Santa Maria. ich habe natürlich jetzt. Der haut ja aber raus, ey. Und zwar habe ich nicht einfach nur das Lied gesucht und gefunden, sondern ich habe mir die Live-Version genommen in Dresden. Wann war das? Ich glaube 2011 irgendwie in Dresden. Und da einfach mal reinhören, erklärt sich von selbst. Es ist so ein... Ja, also die Hörer wissen es auch nicht. Wir haben immer das Spiel Ohrwurmpflanzen eigentlich. Wir singen uns dann Sachen vor und sowas. Das ist ja... Das ist ja dann ein toller Auftakt. Der schönsten und größten Chor Dresdens darstellen. Ja, so ein netter Mann. So ein niederlicher Typ. Ja, das geht. Ach, schön. Ja, das geht. Ganz leicht. Mhm. Der Text ist nicht mal schwer. Nicht mal schwer. So ein Sympath. Okay, ich such schon mal, ja? Ja, such mal. Steht da jetzt 1-0 für mich? Santa Maria, Insel, die aufs Träumen geboren. Ich hab meine Sinne verloren. In dem Fieber, das wie Feuer brennt, und reif ich. Santa Maria, Maria, nachts an deinen schneeweißen Stränden. Hielt ich ihre Jugend in den Händen. Hielt ihre Jugend in den Händen. Glück, für das man keinen Namen kennt. Sie war ein Kind der Sonne, schön wie ein erwachender Morgen. Heiß war ihr stolzer Blick und tief in ihrem Innern verborgen brannte die Sehnsucht. Santa Maria, Maria, den Schnitzelwagen Santa Maria. Ach, und da ist auch der berühmte Schnitzelwagen drin. Kennst du das? Was ist der Schnitzelwagen? Gerade eben hat man gehört, Schnitzelwagen. Ah, der Schnitzelwagen. Das ist, hören die meisten Leute als Schnitzelwagen. Santa Maria, Insel, die aufs Träumen geboren. Ich hab meine Sinne verloren. In dem Fieber, das wie Feuer brennt. Ha, ich hab was. Ah. Also, wie sind eigentlich die Regeln? Du kannst ja gar keine. Also, du kannst ja gar nicht verlieren, weil du ja immer schon einen hast. Einen Titel. Nö, aber wenn ich jetzt sag, deiner ist wirklich besser, dann. Ach, da ist das hier deiner Gnade ausgeliefert. Ich bin ja auch der Quieser in Zadarach. Ja, das stimmt. Wer Lust trifft dich dahin, im Zauber ihres Lächelns gefangen. Doch als der Tag erwacht, sah ich die Tränen auf ihren Wangen. Morgen hieß Abschied Santa Maria, und meiner Heimat Santa Maria. Liebe Blau Grüße an die Maria. Ah ja, fiel dir gerade so ein. Ja, ne? Einfach so. Ja, ausblenden, oder? Das ist ja wirklich furchtbar. Oh, ja, so richtig schön ist es nicht. Maria, wie viele Strophen hatten das Lied? Ich weiß es. Und der hat auch so richtig Bock zu singen, oder? Naja, das macht ja nicht nur das Geld deswegen. Nee. Immer diese grau bestumpften Omas in der ersten Reihe. Übel! Niemals mehr hab ich so empfunden. Wie im Rausch der nächtlichen Stunden, die Erinnerung, sie wird nie vergehen. Okay, ich mach mal aus, ne? So, was hast du denn als Konter? Achtung. Wer ist denn das? Also ich weiß es zwar, aber... Das hier, ne? The Police. Der hat ja später bei Herr der Ringe mitgespielt. Als Sting. Weil das Messer sticht, also weißt du, Sting. Naja gut, war jetzt nicht so lustig. Kann ich auch nochmal üben, irgendwie den besser rüberzubringen. Da, da, da, that's all I want to say to you. Do, do, do, da, da, da, da. The innocence will pull me through. Do, do, do, da, da, da, da. That's all I want to say to you. Do, do, do, da, da, da, da. The meaningless and all that's true. Poets, priests, and politicians. Magst du schon die nächste Kategorie ankündigen? Ja, mach ich. Die nächste Kategorie ist bester Aufstraps-Song. Ja, du solltest noch erklären, was Aufstrapsen ist. Ich habe vor kurzem gelernt, dass Aufstrapsen ist das, wenn man sich für eine Party vorbereitet. Sachen das schick machen, das ist das Aufstrapsen. Ich straps mir auf, wa? Genau, aus dem Kulturraum kommt das auch. Aus dem kommt auch Picheln. Kennst du Picheln? Was sind Picheln? Nee. Picheln, habe ich gelernt, ist das sportliche sich betrinken im Verlauf eines Abendprogramms. Ach, das ist auch nett. Ja, und mein Vertreter für diese Kategorie ist Method Man. Ja. Ja, da zeige. Okay. Hau in die Tasten. When you forge a weapon. Okay, aha. You need three things. The right metal. Temperatures of about 1400 degrees. Gut, ich begebe mich auf die Suche. Challenge accepted. Challenge accepted. We got all three. Yo, straight, check me out, nigga. Sort of like Malcolm at the Autobahn. They coming for me, my time is money, no Audemars. See, bar for bar, I keep it pushing, no R&R. No foreign bras and no promotion for foreign cars. The game is ours, let's keep it funky, who said he was? Like Staten Island, Italians bleed spaghetti sauce. If y'all ain't shaking with stagging, then y'all already lost. Already crossed them like Christ, I'm ready for them. Plus anybody that say no, I'm taking numbers. I'm taking names, I'll take your chain to take this hunger. Pain, pain. Rain. Can you feel the thunder and rain? I don't talk it like the rent, boy, I get it done in the game, y'all. Do me a favor, don't ever play with my ball. Never been a player hater, I just ain't playing with y'all. You watch your lane, but look, I'm taking the charge. Going hard to get you two shots, now I'm facing the charge. Vibe the lie, let's go take a ride. They might catch you by surprise if you let it slide. But if you build for the shit, then you might survive. Guess I see you when you wake up on the other side. Yeah, vibe the lie, let's go take a ride. They might catch you by surprise if you let it slide. But if you build for the shit, then you might survive. Das hörst du halt immer an, wenn ich dann zu meinem Schachkurs gehe, weißt du? Ja, verstehe, da will man ja. Madison Square, Boston Garden, I straight ignite on niggas. Little nigga, your raps ain't no fire. This shit'll collapse, so don't try. I scribble and scratch down in my pad, that no lie, that no fake, that uncut, that straight drop. What the fuck? I'm pulled over by the Jackson 28 up in my nuts. Phone took away your cuffs, I'd rather lay up in the dust. Feel like fuck a friend, 100 million haters ain't enough. Twist it up, life is a blunt and the world is my ashtray. I got them quarters and them halves, just meet me back halfway. And I need 100% of my profit, they fucking with half pay. Ain't taking no shorts or losses, bitch, we ain't funding no tag. They for show, as I can recollect, praying to God this dope is stretch. Turn moms to mourners, work these corners like P90X. Chilling and waiting, patient retaliation, just ain't find me yet. A ticket into heaven, you couldn't buy me that, remind me that. Vibe the lie, let's go take a ride. They might catch you by surprise if you let it slide. But if you build for the shit, then you might survive. Guess I see you when you wake up on the other side. Yeah, vibe the lie, let's go take a ride. They might catch you by surprise if you let it slide. But if you build for the shit, then you might survive. Guess I see you when you wake up on the other side. It's the world's worst, quick to snatch a man purse and leave your body head first in a stretch hearse. Murder she wrote, I'm known to spit a killer verse and leave a player blood spilling on his lips. Also Text wie immer bekloppt, aber grooved auf jeden Fall. I'm putting in work, go ahead, fuck around and get your feelings hurt, or you can get carried out of your local church. I'm from the old school, I do my own dirt. Mama raised no fools, I did my homework. Keep your wifey close, she's a little flirt. I knew it since 03, I hit the pussy first. I'm the reason why your baby mama wore the burst. I've been mobbing since birth, you can ask my earth. It's not a problem to show you how the shoddy work. I put your body in the dirt, but what the dollar's worth? Vibe the lie, let's go take a ride. They might catch you by surprise if you let it slide. But if you build for the shit, then you might survive. Guess I see you when you wake up on the other side. Yeah, vibe the lie, let's go take a ride. They might catch you by surprise if you let it slide. But if you build for the shit, then you might survive. Guess I see you when you wake up on the other side. I'm built for it, nigga. Oh, ich hab was. Bekannt, altbekannt, aber das ist mein so, jetzt geht's los und Party. You are the sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you. Der Musik machst du dich dann vom Spiegel hübsch, oder? Natürlich. Dann wird der Eyeliner nachgezogen, Haare hochtopiert. der Schritt gepudert und dann. Nächste Kategorie, und zwar ist jetzt gesucht sozusagen der beste Sonntagmorgen-Song, ne? Mhm. So am Sonntagmorgen, ja, und so, okay. Bla bla. Klammer auf, mit Cognac in der Hand, Klammer zu. Bedeutet so viel wie, also coole Party gehabt und dann halt im Morgenmantel sich auf die Couch blitzen und alles Revue passieren lassen und okay. Dabei noch einen schönen Cognac trinken. Okay. Ja, und da bin ich gespannt. Mein Song wäre dann das. Merke die Trompeten im Hintergrund. Die wären mir jetzt gar nicht aufgefallen. Und jetzt langsam aufstehen zum Balkon. Balkon. Das ist aber auch gut, wenn man auf der Yacht aufwacht, ne? Ja. So rausguckt. Ja. Zum Morgenmantel sich sozusagen, wo der Bauch rausguckt, sich die Sonne drauf scheinen lassen. Hast du einen Konterpart? Mhm. Hat er schon? Mhm. Dann machen wir den nochmal rein. Denn die Liste ist ja noch ein bisschen. Also, ich habe ja keinen Cognac dazu in der Hand. Sondern? Ich habe ja was anderes in der Hand. Und da kommt dann eher das... Was denn? Ja. Ah. Ich habe ja was Rauchbares eher in der Hand am Sonntag. Argentina dolberui Tutti a marna riguardo Ciao, ciao, ciao Salvador Rosario Dolantesi Danzolia Marihuana, chop, chop, chop. Marihuana, marihuana, marihuana. Chodashe dollo, marihuana. Chodashe ritmo, marihuana. Marihuana, chop, chop. Salvo. Rosario Dolantesi Ciò che si arma riguarda Ciò, ciò, ciò Und ich sag ja immer Man braucht kein Talent, eine natürliche Veranlagung reicht. Marihuana, Marihuana, Marihuana, Marihuana, Marihuana, Marihuana, Marihuana. Ja, was wäre denn die nächste Kategorie, mein Freund? Erstmal will ich wissen, von wem es auch war. Das ist Steffi Akos oder Steffi Akos mit Marihuana. Und ich habe nachgeguckt, ob das nicht irgendwie was anderes ist, aber nee, es ist Marihuana, also gemeint, es ist halt portugiesisch. Gut, nächste Kategorie. Bester Soundtrack. Bester Soundtrack. Sozusagen von dem Film. Huiuiuiui. Da ist meiner. Von dem Film? Muss es ein Film sein? Muss ein Film sein. Also in dem Fall ist es wirklich so, dass ich in den Film nochmal gegangen bin, um den Soundtrack zu hören. Wow, okay. Also für mich gehört dieses Lied mit dem Film sehr verbunden. Kann es auch eine Serie sein? Komm, sag mal ja. Ja. Und leider wurde das Lied schon oft verhunzt und bla bla. Ich glaube auch für die Werbung und so. Aber weißt du, von welchem Film das ist? Lass mich mal hören. Das könnte ja Tron sein. Nee. Driver. Driver? Ich glaube, die Band macht sonst eher so Punk und so. Aha. Und ich finde das herausragend, dieses Lied. Denn da passiert nichts weiter. Aber die macht automatisch Bilder im Kopf. Ja. Dieses Lied und... Ja, ja. Ist wirklich gut. Da merkt man auch die elektronischen Vorlieben von dir. Ja. Darf ich vorher raten bei dir, bei der Erfüllung deiner Kategorie sozusagen, welche Serie das sein wird? Das gibt extra Punkte. Ich glaube, es ist von Breaking Bad. Nee. Ah, verdammt. Wäre auch gut gewesen, verdammt. Aber auch cooles Zeug. Aber ich habe tatsächlich zuerst an was anderes gedacht. Das geht jetzt ewig so weiter. Okay. Ich würde mal sagen, du bist jetzt dran. Du bist ja dran. Ich bin erstmal dran. Ich konnte nicht vorhersagen. Ja. Hast den Punkt nicht gekriegt. Leider. Na, mir fiel zuerst. Na, was? Ghost in the Shell ein. Ach. Oha. Und halt der japanische Chor, den ich leider nicht in der Reinform habe. Aber wir haben Willst du von Markei? Aber wir haben ja ein Lied dazu. Wir steigen mal an der coolen Stelle ein, weil das sonst zu lange dauern würde. Ah. das ist auch ein herausragender Soundtrack dazu. Das verbindet man immer damit. Ja. Yeah. haben wir denn für News? Was hast du denn für News? Okay, die eine News muss ich dir zeigen. Ist natürlich wieder super fürs Radio. Ja, natürlich. Also es geht da um ein lustiges Video. Oh mein Gott! Das ist kurz nach 0 Uhr vorm Absturz. Als ein Künstler zeigt, wie er sich vor der Verschwendung von materiellen Dingen verneigt. Ja. Und aus seinem blanken Arsch aus der Kimme eine Rakete abschießt in ein gegenüberliegendes, ja, keine Ahnung, Geschäft. Wunderbar, ein großer Künstler, der sich selbst wahrscheinlich der Arschraketenmann nennt. Fand ich herausragend. Ja, der Mann hat Feuer im Arsch. Der Mann hat Feuer im Arsch. Aber das liebe Kinder, zu Hause nicht nachmachen. Nicht nachmachen, natürlich. Denn ich kenne eine Krankenschwester, die hat mal erzählt, dass sie hatte Dienst auf einem Festival. Und da hat das irgendein Papa auch mal versucht. Aber leider ist die Rakete halt nicht richtig gestartet und hat sich dann den gesamten Arsch abgekohlt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, auf jeden Fall eine richtige News ist, dass bei einer Frau, die für Kosmetiksachen mit Stammzellen im Auge behandelt wurde, dass bei der ein Knochen dann da gewachsen ist. Und die hat es gemerkt, dass es beim Zwinger geknackt hat. Ach du Scheiße. Also so viel zur Forschung mit Stammzellen und dem blanken Einsatz mal wieder. Ne? Ja, das war's im Prinzip schon. Ja. Mehr habe ich jetzt auf die Schnelle, das ist ja quasi heute unvorbereitet. Gänzlich. Apropos Gänse. Kommen wir doch zur nächsten Rubrik. Nein, hab noch eine News. Ey, du hast eine News. Ja, der Arschretter. Der Arschretter. Und zwar die Raketengans schnattert wieder. Die Raketengans. Ja, irgendein Idiot hat einen Böller geworfen, da ist eine Gans sozusagen aufgeweckt, ist weggeflogen und die nächste Rakete hat dann die Gans erwischt. Ach du Scheiße! Und aber Nils heißt anscheinend die Gans. Nils geht's wieder gut, schnattert wieder und ja. Da darfst du die Quelle erfahren. Natürlich, bild.de natürlich. Ach nein, natürlich. Nein, das hätte ich ja nicht gedacht. Als Sozialwissenschaftler liest man immer die Bild. Besonders bild.de. Ja, wunderbar. Da haben wir das ja hier auch abgehakt, mal wieder. Wer waren denn deine News überhaupt? Meine war von, Moment, Scientific American Com, das war das mit dem Knacken im Auge, ne? Ja. Und das andere, da müsste ich jetzt meine Quellen offenlegen, also es ist quasi eine Selbstrecherche gewesen. Letztes Silvester halt, ne? Also das, was jetzt war halt, also das Vergangene quasi. Ja. Ach, das hast du gefilmt? Nee. Nee, das habe ich nicht gefilmt, aber es stand daneben. Erst hat er wirklich? Ja, ohne Scheiß. Und erst hat er noch solche, wo so Leuchtkugeln, so viele so raus, weißt du, die ganze Zeit gebückt und piu, piu. Und ich dachte, na, ist schon blöd, aber ist doch auch lustig. Ich fand's lustig. Ja. Nun, mein Herr, so, da Sie ja die Sendung quasi an sich reißen, würde ich Sie doch bitten, zur nächsten Kategorie zu kommen. Und zwar suche ich jetzt das beste Serienintro. Zeichentrick. Da ist halt meine. Mein Titel sozusagen, der ist auch selbsterklärend. Und der kommt. Ja, der kommt jetzt. Das 31. Jahrhundert. Weil Odysseus den Zyklopen besiegt und Telemach, Themis und Nomaios gerettet hatte, dachten sich die Götter des Olymp eine furchtbare Rache aus. Wer die Macht von Zeus anzweifelt, muss bestraft werden. Von nun an werdet ihr in einer unbekannten Welt umherirren und bis zum Eintritt in das Reich des Hades werden eure Körper starr sein. Odysseus, der Weg zur Erde ist in deinem Gedächtnis nicht mehr gespeichert. Papa! Ihr lebt. Ihr lebt. Du fliegst und siegst in deiner Lichtgeschwindigkeit. Der Odol, der kleine Roboter, oder was? Wie heißt der? Mono. Mono oder so. Oder so. Ja, fertig. Mono oder so. Das ist ja auch ein schöner Name. Hast du was? Ich hab was. Muss aber erstmal kurz suchen. Das habe ich nicht auf Platte, sorry. Ich tippe auf Ren and Stimpy. Nee. Nee. Und zwar ist es Darkwing Duck. Darkwing Duck! Darkwing Duck! Ein Risiko! Räuchertag. Agil und voll auf Zack, nicht von ungefähr. In Nu verschwindet er, doch bald taucht er wieder auf. Hier kommt Darkwing Duck, genau. 2-1 Risiko. Ja, ganz groß. Ja. Da würde ich mich mal zum Sieger erklären. Von der Kategorie. Gut, einfach selber, einfach weil es meine Sendung ist. Okay. Die nächste Kategorie, die habe ich schon so gut wie gewonnen. Ja. Und zwar. Oh nein. Sie heißt Game Soundtrack into Classic. Sozusagen. Also sagen Soundtracks, die in Spielen vorkommen. Ach du Scheiße. Die jetzt aber auf klassisch sozusagen, also mit Piano oder Violine oder Chor oder sonst irgendwas performt werden. Und da habe ich Taylor. Wie heißt sie? Und zwar am... Also wenn Sie es nicht wissen, Herr Haderach. Zadach. Und zwar an der Violine Taylor Davis. Und die heißt Lara einfach. Die spielt Piano und... Piona? Piona und Piona Lara. Und die macht sozusagen auch Chor und so. Ja, hört es euch an. Und der Soundtrack stammt aus Skyrim. Wow. Und Morrowind. Wow. Ja. Und diese ganze Spielereihe, diese ganze Elder Scrolls Spielereihe, die hat mich fast meinen Mittelschulabschluss und mein Abitur gekostet. Aber ja, hat ja doch noch funktioniert. Das hat sich gelohnt. Ich würde dir erlauben, vielleicht auf deren Seite zu gehen und da... Nee. Die haben wir noch mehr. Die haben nee. Noch mehr, Nee. Da muss jetzt jemand anders finden. Ja mal gemastert, ne? Ich habe das mal mir hergenommen und habe das neu gemastert. Ach stimmt, das hast du mir gezeigt. Klingt doch besser, ja. Aber ja, liegt zu Hause. So, jetzt will ich deins hören. Uiuiui. Game Sounds into Classic. Da fällt mir Chris Hülsbeck ein. unser ganzes Orchester. Die sind ja nur zu zweit. Klingt schön. Aber ich kann nicht sagen, dass ich es so gut kenne und immer angehört habe. Ich habe es schon mal gehört, halt. Verdammt, ich hätte nicht gedacht, dass du kontern kannst. Ich habe sie unterschätzt, mein Herr. In der Zeit könnten wir auch noch die Zuschauerfragen machen. Ja. Aber denn, bitte aber gern. Denn wir haben ja wie immer, ne? Unmengen Zuschriften. Ah, ich sehe gerade. Oh, ein Riesenberg. Wie wählst du eigentlich aus? Also. Halt, naja, wo Geschenke drin sind und viel und Geld drin ist, so, das natürlich. Okay. Ja, und außerdem denke ich die mir alle aus. Das hilft bei der Entscheidung, ne? Ja, das hilft noch. Also hier der Herr Bitterer, also hier der Bitterer Ernst, der Ernst Bitterer, der hat geschrieben, muss Gott eigentlich Alimente zahlen? Der hat doch schließlich einen unehelichen Sohn. Nee, hat er eben nicht. Er ist ja, das ist ja die Dreifaltigkeit. Naja, aber die sind doch nicht verheiratet, ne? Aber Gott hat denn nicht. Also Gott war doch nicht mit Maria verheiratet, die war mit Josef verheiratet. Ne? Ja. Und da ist doch der Gott, da ist er doch. Also hatte doch jetzt einen unehelichen Sohn mit der Maria? Nee, er ist selber der Sohn. Er ist selber der Sohn? Na Gott, Jesu und der Heilige Geist. Der die ganzen Zaubereien macht, das ist ja der Heilige Geist. Ach so. Also müsste er dann Alimente an sich... Also nee, er müsste an Maria muss er ja zahlen, also so oder so vielleicht. Also da muss er halt ein Drittel von ihm Alimente zahlen. Ne? Ja, so. Ein Drittel von ihm müsste eigentlich Alimente zahlen, ja. Stimmt. Genau, und ein Drittel kriegt Kindergeld. Ja. Und das andere Drittel, naja, das ist Wurscht. Das ist Wurscht, das macht die Zaubereien. Okay, dann der Wobbel vom Stamme der Schoschonen schreibt, brauchen Vögel ein Haus? Es gibt Vogelhäuser. Warum? Das können doch Schalen sein. Brauchen denn Vögel wirklich ein Haus? Ja, zum Nesten, oder? Zum Nisten. Zum Nesten. Zum Nesteln. Vogelhäuser. Das sind doch Vögel. Ja. Und dann schreibt noch die Katze vom Flachleger 69. Ui. Die schreibt. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Hab's nicht verstanden. Okay, was ist die nächste Kategorie? Die nächste Kategorie ist Wiederentdeckung. Und da muss ich jetzt ausholen. Und zwar Wiederentdeckung. Mhm. Wiederentdeckung. Ich hab mich natürlich wie immer auf diese Sendung vorbereitet, wollte Musik raussuchen. Und zwar, ach genau, und die Schallplatte, die ich gefunden hatte, die war von Gerhard Putznick. Und Was ist das für eine Richtung? Ist das Elektronik? Ach, das ist eine gute Frage. Und zwar macht Chip Records, die haben so Leute unter Vertrag, die machen ein Jazz-IDM Acid-Mischmasch. What? Im Jahre 1997. Aha. Das braucht ein bisschen, bis man da reinkommt, aber das ist wirklich fett. Hast du eins? Oh, nee, ich glaube nicht. Ja, also, dann würde ich einfach mal weitermachen. Ja. Und zwar meine zweite Wiederentdeckung, auch aus dem Jahre 1997. Justice. Ja, machst du es da jetzt mal. Oh. Ja, ich hab's. Da ist es. Ebenfalls von Chip Records und wahrscheinlich auch die, die am bekanntesten sind, ist der Pull-Sänger und Tuna Khan. Und zwar haben die ein Lied gemacht, ich glaube auch 1997, Past the Gates. Und das ist ja, eine Art früher Acid oder irgendwie wieder so ein Mischmasch. Also Cheap Records, Leute. We'll be right back. Meine lieben Knusperfreunde, wir sind wieder am Ende angelangt. Ich habe gerade ein Süßzeug gefunden. Was? Du hast ein Süßzeug gefunden? Süßzeug gefunden? Ich habe Schokolade. Das sind übelst alten Lebkuchen. Widerlich. Ekelhaft. Na ja. Ja, wir verabschieden uns auf jeden Fall. Schauen Sie mal wieder rein. Aber Spaß muss sein. Da heißt die Spinne frei. Dann sind Sie mit dabei. Die Show muss weitergehen. Auf Wiedersehen!